Kulturradio vom RBB. Hörspiel. Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Hörspielpremiere Das Phantom der Oper nach dem Roman von Gaston Leroux. Tief unten in den Katakomben der Pariser Oper lebt das Phantom der Oper. Eine düstere Gestalt mit entstelltem Antlitz und scheinbar übersinnlichen Kräften. Niemand hat es je wirklich zu Gesicht bekommen und dennoch dirigiert es auf geheimnisvolle Weise das Bühnengeschehen. Vor allem die junge Sängerin Christine Daae gerät immer mehr unter den Einfluss des sagenumwobenen Wesens. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass beide Teile des Hörspiels auf unserer Seite kulturradio.de zum Anhören bereitstehen, verbunden mit weiteren Informationen. Und außerdem der Hinweis, dass das Stück in Kunstkopf-Stereophonie produziert ist. Wenn Sie es mit Kopfhörern hören, kommen Sie in einen gewissermaßen 3D-Hörgenuss. Das Phantom der Oper nach Gaston Leroux. Kunstkopfhörspiel in 2 Teilen von Regine Ahren. Teil 2. Zwei Tage blieb Christine unauffindbar. In der Oper galt sie als krank gemeldet. Und auch bei Madame Valerius war sie nicht. Am dritten Tag stand sie wieder auf der Bühne und sang, als wäre nie etwas gewesen. Ich war erleichtert, sie wiederzusehen. Nach der Vorstellung lief ich auf direktem Wege hinter die Bühne. Zu meiner Überraschung stand Christine schon am Bühneneingang, als hätte sie dort auf mich gewartet. Christine! Ich wusste, dass Sie kommen würden. Ich habe Sie in der Loge gesehen. Kommen Sie, kommen Sie. Immer wieder sah sie sich um, wie um sich zu vergewissern, dass uns niemand folgte. Schließlich zog sie mich an der Hand in ihre Garderobe hinein. Christine, welcher Dämon hat von Ihnen Besitz ergriffen? Christine, sagen Sie es mir! Hatte ich Sie nicht beschworen, mich nicht mehr danach zu fragen? In diesem Moment ließ uns ein Geräusch aufschrecken. Christine öffnete leise die Garderobentür. Durch den Spalt sahen wir, wie eine Gestalt in einem schwarzen Umhang langsam den Korridor zu den Falltüren hinunterschlich. Geht zurück in sein Reich. Für einen Moment drehte sich die Gestalt um und ich sah in das Gesicht des Totenkopfs von Pyrrhos. Da ist er. Diesmal entgeht er mir nicht. Bei Ihrem Leben wagen Sie es nicht. Bei meinem Leben, sagen Sie? Mein Leben kümmert mich nicht mehr. Viel mehr Sorgen als um mich mache ich mir um Sie, Christine. Ein gefährlicher Zauber wird um Sie gewoben, dem Sie sich nicht erwehren können. Und darüber bin ich Ihretwegen entsetzt. Es ist ein Betrug. Es gibt keinen Engel der Musik. Ich weiß. Sie wissen es. Warum machen Sie dann diesem Spiel kein Ende? Warum wehren Sie sich nicht? Dann ist es also wahr. Sie schützen ihn, weil Sie ihn lieben. Weil Sie sich seiner Stimme nicht entziehen können? Sagen Sie es mir. Sagen Sie es mir. Habe ich Sie für alle Zeit verloren? Sie schweigen. So ist es wahr. Heute, in 4 Wochen... werde ich zu einer Expedition an den Nordpol aufbrechen. Ich bin gekommen, um mich von Ihnen zu verabschieden. Ich hätte niemals daran teilgenommen, wenn es eine Hoffnung auf Sie gegeben hätte. So aber ist mir mein Leben egal. Gehen Sie auf diese Expedition, Raoul. Gehen Sie. Wie herzlos Sie sind. Ich kann auf dieser Expedition umkommen. Ich inzwischen auch. Sie lieben ihn. Ich habe es heute wieder gehört. So himmlisch, wie Sie gesungen haben, so singt man nur, wenn man liebt. Ich habe hier nichts mehr verloren. Auf Wiedersehen, Christine. Raoul, bleib! Bleib! Hast du es denn nicht gehört heute Abend? für dich gesungen. Ungläubig, als traute ich meinen Ohren nicht, drehte ich mich zu ihr um. Eine rätselhafte Verwandlung war in ihr vorgegangen. Ein Strahlen lag über ihrem Gesicht. Justine. Du gehst in einem Monat fort, sagst du? Gut. Dann lass uns diesen einen Monat genießen, als wäre es für immer. Die Erinnerung an diesen einen Monat wird mich ein Leben lang glücklich machen. Aber Christine... Was auch immer geschehen wird, Raoul, vergiss es nie. Ich liebe dich. Ich dich auch, Christine. Aber nur diesen einen Monat lang, hörst du? Ich kann mich nicht für immer an dich binden, Raoul. Christine. Frag mich niemals, warum das so ist. Sie ging auf mich zu und schlang ihre Arme um meinen Hals. Niemals, Raoul? So sei es. Niemals. In mir kämpften die widersprüchlichsten Gefühle. Einerseits war mir schwindlig vor Glück, andererseits spürte ich den Abgrund, der hinter ihren rätselhaften Worten lag. Doch ich begriff auch die Chance, die sich mir eröffnete. Ich würde einen Monat Zeit haben, das Geheimnis der Männerstimme zu ergründen und meinen Gegenspieler zu zerstören. Wir hatten uns für den nächsten Tag in der Oper verabredet. Sie nahm mich gleich beim Eingang in Empfang und zeigte mir das riesige künstliche Reich der Oper, das vom Erdgeschoss bis zum Dach 17 Stockwerke umfasste und in dem ein Heer von Untergebenen lebte. Das ist meine Lieblingsstelle. Hier kannst du ganz allein stehen. Sie führte mich in das herrliche Durcheinander des Schmürbodens durch Tausende und Abertausende von Flaschenzügen und Winden und Walzen. Sie zeigte mir die Ballettsäle mit den Ballerinen und Chortänzerinnen. Dann nahm sie mich mit in die Waffenkammern, voller Flittergold und Schilde, Lanzen und Ritterrüstungen. Und wir besuchten die Werkstätten, in denen Schneiderinnen, Waffenschmiede, Maskenbildner und Schuster eifrig vor sich hin arbeiteten. So vergingen Tage. Ich wunderte mich, dass sie mir das alles so freimütig zeigte. Als wir jedoch einmal bei den Falltüren vorbeikamen, verstand ich, warum. Nein, er war es nicht. Er hat sich für ein paar Wochen eingeschlossen. Er arbeitet. Woran arbeitet er denn? Ach, ich weiß es nicht. Es muss etwas Fürchterliches sein. Aber solange er daran arbeitet, sind wir frei und brauchen uns keine Sorgen zu machen. Er ist dann nicht von dieser Welt. Angst vor ihm. Ach, nein. Warum sollte ich? Komm, hier entlang. Nein, hier. Christine auf einmal so ängstlich zu sehen, brach mir das Herz. Obwohl ich es ihr versprochen hatte, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Christine, ich fahre nicht zum Nordpol, wenn du mir nicht das Geheimnis der Männerstimme verrätst. Schweig! Um Gottes Willen, schweig! Hatte ich dir nicht verboten, darüber zu reden? Es ist mir egal. Ich entreiße dich seinen Händen. Dann hat er keine Macht mehr über dich. Das darfst du nicht sagen. Komm! Sie ergriff meine Hände und zog mich hinter sich her. Sie lief so schnell, dass ich kaum mithalten konnte. Noch mehr! So gelangten wir auf den Dachboden in das Labyrinth des Gebälks. Wir glitten durch Strebepfeiler, Sparren, Stützbalken und Schrägen. Beide sahen wir nicht den Schatten, der uns, wie ich heute weiß, unbemerkt folgte. Zwischen den beiden Kuppeln und dem dreieckigen Giebel der Vorderfront öffnete sich vor uns das weite Gelände des Dachs. Hand in Hand schritten wir durch Straßen aus Zink und Alleen aus Gusseisen und warfen an der Brüstung einen Blick hinunter in die Straßenschluchten von Paris, der uns schwindlig werden ließ. Wir verstecken uns an einem Ort, wo er uns niemals finden wird. Ach, wenn das so einfach wäre. Er hat begonnen, mir zu drohen. Wenn ich nicht zu ihm zurückkomme, hat er gesagt, werde er für noch eine größere Überraschung sorgen. Dafür müsse er sich jetzt auch für eine Weile zurückziehen. Was könnte das sein? Ich glaube, es werden schreckliche Dinge passieren. Dann lass uns jetzt fliehen. Jetzt sofort. Nein, nein, noch nicht. Das wäre zu grausam. Einmal noch will ich für ihn singen. Morgen Abend. Einmal noch soll er meinen Gesang, den ich nur ihm verdanke, hören dürfen. Danach fliehen wir. Hol mich morgen Abend in meiner Garderobe ab. Punkt 12. Dann fliehen wir. Was war das? Hast du das gehört? Es klang wie ein Seufzen. Ach, auch wenn er nicht da ist, habe ich immer seine Seufzer im Ohr. In Christines Tagebüchern wird deutlich, wie groß die Macht des Phantoms über Christine von Anfang an war. Dort beschreibt sie auch ihre erste Begegnung. Heute ist mir ein Wunder zuteil geworden. Ich habe keine anderen Worte dafür. Ich saß vorm Spiegel in meiner Garderobe, als sich auf einmal ein wunderschöner, himmelsgleicher Gesang neben mir erhob. Es war wirklich so, als würde der Gesang aus den Wänden kommen. Und danach begann eine Stimme mit mir zu reden, wie ein Mensch. Aber sie klang so sanft und rein wie ein Engel. Wie lässt sich das nur erklären? In diesem Moment fiel mir wieder der Engel der Musik ein, von dem mir Vater so oft erzählt hatte. So fragte ich die Stimme, wer sie sei. Wer bist du? Bist du etwa der Engel der Musik, den mir mein Vater nach seinem Tod schicken wollte? So ist es, Christine. Und ich bin auf die Erde hinabgestiegen, um dir Gesangsunterricht zu geben und deine Stimme auf diese Weise auf den Olymp hinaufzuführen, wo sie die Götter hören können. Die Stimme kommt nun täglich zu mir in die Garderobe und unterrichtet mich in ihrer Kunst. Inzwischen erkenne ich mich selbst nicht mehr, wenn ich singe. Etwas Größeres, als ich selbst es bin, hat von mir Besitz genommen. Als wäre ich zur Seele der Musik selbst vorgestoßen. Weißt du, dass ich dich schon Wochen vor unserer ersten Begegnung in deiner Loge entdeckt habe und mich so sehr darüber gefreut habe? Aber du hast dich mir in keiner Weise offenbart. Weil ich am gleichen Abend der Stimme davon erzählt habe, welche Bedeutung du einmal für mich gehabt hast. Daraufhin verstummte sie. Ich rief sie, aber sie antwortete nicht. Fürchterliche Angst überfiel mich, dass ich die Stimme für immer verloren hätte. Am nächsten Abend war sie wieder da. Sie war voller Trauer. Christine, höre mir gut zu. Es steht dir frei, dein Herz auf Erden zu verschenken, wann immer du dies möchtest. Mir aber bliebe dann nichts anderes übrig, als in den Himmel zurückzukehren. Denn die irdische Liebe verträgt sich nicht mit der himmlischen, die allein der Kunst geweiht ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als ihn nie mehr zu hören. Obwohl mir damals allmählich klar wurde, dass es sich bei der Stimme hinter der Wand um ein durchaus irdisches Phänomen handeln musste. Es war mir egal. Ich wollte, dass sie zu mir kommt, immer und immer. Ich wollte mit ihr singen, immer und immer wieder, denn ich war dieser Stimme verfallen. Und dann kam der Tag, als ich auch den Menschen hinter der Stimme sehen sollte. Wann war das, Christine? Nach jenem verhängnisvollen Abend, als sich die Carlotta auf offener Bühne in eine Kröte verwandelte und der Kronleuchter im Parkett zerschellte. Ich hatte mich in meine Garderobe geflüchtet und flehte die Stimme an, sich mir zu offenbaren. Vielleicht hatte sie ja eine Erklärung, warum dies alles geschehen war. Sie und ging, wie magisch angezogen, auf den Spiegel zu, aus dem die Stimme jetzt zu kommen schien. Und auf einmal hatte ich meine Garderobe verlassen, ohne zu wissen wie. Dahinter war es stockdunkel. Der Gesang war verstummt. Aber dann umklammerte auf einmal etwas Knochiges und Eisiges, das nach Tod roch, mein Handgelenk, und ließ mich nicht mehr los. Ich sank in Ohnmacht. Bei Gott, ich werde ihn töten. Als ich schließlich wieder zu vollem Bewusstsein kam, lag ich auf einer Chaise Longue in einem hell erleuchteten Salon, und ein schwarz gekleideter Mann mit einer Maske stand vor mir. Beruhige dich, Christine. Dir droht keine Gefahr. Wo bin ich? Wer sind Sie? Bitte hör mir zu, Christine. Ich bin nicht der Engel, den dein Vater vom Himmel zu dir geschickt hat. Ich bin nur ein armer, verzweifelter Mensch. Ich bin Erik. Ich schwöre dir, du bist in Sicherheit. Niemals könnte ich dir etwas zuleide tun. Niemals würde ich dich gegen deinen Willen hier festhalten. Gut, dann gib mir auf der Stelle meine Freiheit zurück. Ich gebe sie dir, Christine. Ich zeige dir den geheimen Weg, der zurück hinauf in die Oper führt. Aber lass uns nur noch einmal zusammen singen. Und wieder geschah es. Die Welt um mich herum versank. Die himmlische Stimme ließ mich Zeit und Raum vergessen und führte mich weit weg an einen Ort des Friedens und der Ruhe. Am anderen Morgen war ich allein. Der Tisch war für ein üppiges Frühstück gedeckt, mit den erlesensten Köstlichkeiten. Im nächsten Moment betrat Erik den Raum, wieder schwarz gekleidet und mit einer Maske über dem Gesicht, und lud mich schweigend ein, an dem Tisch Platz zu nehmen. Seltsamerweise hatte ich auf einmal großen Appetit. Erik hingegen aß nichts, sondern begann mit stockenden Worten seine Geschichte zu erzählen. Er stammte aus einem kleinen Dorf bei Rouen und war der Sohn einer Sängerin und eines Bauunternehmers, bei dem er früh in die Lehre ging. Seine Hässlichkeit war schon als Kind so überwältigend, dass er seiner ganzen Umgebung nur Entsetzen und Grauen einflößte. Allein meine Mutter ließ sich davon nicht stören. Sie entdeckte früh, dass ich eine ungewöhnliche Stimme besaß. Ungeachtet meines abstoßenden Äußeren begann sie mich zu unterrichten. Wenn wir gemeinsam sangen,

In diesem Moment hörte ich, wie offenbar im Nebenraum eine Tür aufflog und jemand weinend hereinstürzte. Entschieden? Die Hochzeitsmesse oder das Totengeläut? Du hast dein Schicksal in der Hand. Was willst du? Ich sehe, du zögerst noch. Dabei ist es so einfach. Ja oder nein? Wenn nein, werden wir alle morgen Abend um 11 sterben. Was heißt ihr alle? Und warum gerade dann? Weil es denn am schönsten ist. Am schönsten? Wenn aber ja, Christine, werden wir das herrlichste Leben miteinander haben. Du wirst in den ersten Opernhäusern singen. Die Menschen werden dir zu Füßen liegen. Dein Ruhm wird alles überstrahlen. Das alles kann ich dir geben. Du musst mich nur lieben, Christine. Und wenn es dir einmal langweilig werden sollte, werde ich dich mit meinen Zauberkunststücken unterhalten. Wie dieses hier zum Beispiel. Christine! Oh. Christine! Und hier! Aber wie ist das möglich? Weil ich aus verschiedenen Richtungen zugleich rede? Schau, ich hebe meine Maske ein kleines Stück hoch. Siehst du meine Lippen? Oder das, was ich anstelle der Lippen habe. Und? Sie bewegen sich nicht. Und trotzdem hörst du meine Stimme. Überall im Raum. Hier. Oh. Ich bin hier. Darüber staunst du, nicht wahr? Es gibt nun mal keinen besseren Bauchredner als mich. Mit meiner Stimme gelang ich überall hin, wo ich will. Knacks, da ist sie in deiner Garderobe und flüstert dir ins Ohr. Knacks, da sitzt sie im Fauteuil der Loge 5. Knacks, da steckt sie tief in der Kehle der hochgerühmten Carlotta und sagt Quack. Quack. Und Knacks, da ist sie hinter der Tür der Folterkammer nebenan. Nein! Warum nein? Was erschrickt dich so? Es ist nichts. Hol einfach deine Stimme wieder zurück. Ich meine, von drüben einen Schrei gehört zu haben. Nein, da war nichts. Wie du das sagst? Du zitterst ja und bist ganz aufgeregt. Vielleicht war das ja dein Verlobter. Ich habe keinen Verlobten, das weißt du doch. Na gut, wenn niemand nebenan ist, kann es auch niemandem schaden, wenn ich die Foltern in Bewegung setze. Was für Foltern, Erik? Sag mir, was da nebenan passiert. Sag es mir! Erzählte ich dir nicht von den rosa Stunden von Mazendan, die ich mit der kleinen Sultanin im Palast des Schahs verbracht habe? Der Raum nebenan ist die perfekte Nachbildung der Folterkammer dort. Nein, Erik! Hör auf! Ruhig, Blut, Christine, was kümmert dich das? Es ist doch niemand drin. Öffne die Tür. Öffne die Tür, Erik! Ich war von einem gleißenden Mittagslicht geblendet. Der Baum, der durch die Spiegelwände viele hundert Mal reflektiert wurde, vermittelte den Eindruck, als befände ich mich in einem tropischen Urwald. Paul! Christine, wo ist er? Er ist nach draußen gegangen. Was ist mit dir? Er hat offensichtlich eine elektrische Heizanlage in Gang gesetzt. Es wird ziemlich warm hier. Die Tür von dieser Seite ohne Schlüssel zu öffnen. Auf der anderen Seite muss es einen verborgenen Knopf geben, der die Tür öffnet. Ja, die Schließerin sprach davon. Systematisch begann ich, das Spiegelkabinett nach diesem geheimen Knopf abzusuchen. Türschnicker, diese Spiegel strahlen eine Höllenhitze aus. Wenn es noch lange dauert, mein Geisteszustand zerrüttete sich allmählich auf eine erschreckende Weise. Christine! Oh. Seit drei Tagen irre ich schon durch diesen Wald. Wo bist du? Wo bist du, Christine? Oh. Hier bin ich doch. Ja, tut mir leid. Ich sterbe in diesem Wald. Christine begann währenddessen auf ihrer Seite den Kasten aufzubrechen, in dem sich der Hebel befand, mit dem Erik den Mechanismus für die Foltern ausgelöst hatte. Ich hab so schrecklichen Durst. Nur Wasser. Nur Wasser. Wasser. Und dann, die unerträglichste aller Foltern, begann es auch noch zu regnen. Wasser schien meine Augen und Ohren zu füllen. Köstlich klimperndes Wasser. Aber alles war nur eine akustische Täuschung. Meine Zunge blieb trocken wie Leder. Das war das Ende. In meiner Verzweiflung nahm ich die Pistole und setzte sie an meine Schläfe. Tatsächlich gelang es ihr in diesem Moment, den Hebel umzulegen. Es wurde dunkel im Raum und im Boden öffnete sich eine Falltür. Sogleich strömte frische Luft aus dem schwarzen Loch herauf. Oh, diese Frische auf einmal. Diese Kühle. Ich kann sie trinken. Wie aus einer klaren Quelle. Ich streckte meinen Arm in die Luke und stieß auf eine Stufe, dann auf noch eine. Da ist eine Falltür. Es führt eine Treppe nach unten. Geh hinunter. Vielleicht befindet sich ja dort ein Übergang zur Wohnung. Ich zündete meine Laterne wieder an. Das sind Fässer. So viele Fässer. Wunderbare Kühle und Finsternis. Langsam stieg ich die Treppe hinab. Ich untersuchte die Fässer. Doch alle waren hermetisch verschlossen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mein Taschenmesser zu benutzen und eines der Fässer mit einem kräftigen Stoß anzustechen. Was ist denn das? Das ist ja noch kein Fall. Ich hielt meine Hand unter die Lampe, die ich im nächsten Moment weit wegschleuderte, sodass sie zersplitterte und erlosch. Was ich an meinen Händen gesehen hatte, war Schießpulver. Jetzt verstand ich, was Erik mit seinen Worten gemeint hatte. Wenn nein, werden wir alle sterben. Hier im Unterbau der Oper hat er ein riesiges Munitionslager angelegt, um sich im geeigneten Moment mitsamt Opernhaus in die Luft zu jagen. Das war die Arbeit an dem Fürchterlichen, für die er sich für einige Zeit zurückgezogen hatte. Morgen Abend um 11, dann, wenn es am schönsten ist. Hatte er das nicht gesagt? Ja, er hatte den Zeitpunkt gut gewählt. Mitten in der Vorstellung, wenn tausende Menschen ein paar Stockwerke höher das Fest des Lebens feierten. Und dann kam mir ein furchtbarer Gedanke. Wie viel Uhr war es eigentlich? Während der Qualen in der Folterkammer hatte ich mein Zeitgefühl völlig verloren. Es konnten Stunden oder Tage oder Monate gewesen sein. Morgen Abend um 11 konnte heißen, vielleicht jetzt, im nächsten Augenblick. Diese Entdeckung bestürzte mich so, dass ich alle bis dahin überstandenen Qualen vergaß. Christine! Christine, wie viel Uhr ist es? Christine! Christine war offensichtlich nicht mehr nebenan. Und dann hörte ich es. Was ist das? Es knarrt wie ein Mechanismus, der eine Sprengung in Gang setzt. Ein Geräusch, das in meiner Todesangst nur das äußerste Grauen ankündigen konnte. Erst schwach, dann stärker, schließlich gewaltig. In diesem Moment hörte ich den durchdringenden, glasklaren Ruf Christines, der alles übertönte. Ich saß auf der Chaiselongue in dem Salon und war wie gelähmt. Von Raoul kein Sterbenslaut. Und auch von Erik sah und hörte ich nichts. Mir schien, es waren Stunden vergangen, als sich endlich die Tür öffnete. Wo warst du? Dein Freund ist gerettet. Er liegt im Nebenzimmer. Wie geht es ihm? Er ist noch etwas schwach, aber er wird leben. So werde ich nun auch meinen Teil des Versprechens halten. Ich stand vor ihm wie eine Braut, die ihren Bräutigam erwartet. Und als er scheu wie ein Kind auf mich zutrat, wich ich nicht zurück, sondern hielt ihm meine Stirn entgegen. Er küsste sie. Ja, ich weiß, dass du aufrichtig bist. Du bist bereit, meine Frau zu werden. Du bist bereit, dich zu opfern. Aber du liebst mich nicht. Dann öffnete er die Tür zum Nachbarzimmer, wo ich Raoul schlafend auf einem Sofa liegend sah. Nimm ihn. Und geh fort von hier. Hier, Christine. Dies sind die Ringe, die für unsere Hochzeit bestimmt waren. Nimm sie für dich und ihn. Das ist mein Hochzeitsgeschenk. Das Geschenk des armen, unglücklichen Erik. Als er das gesagt hatte, trat ich auf ihn zu und nahm ihm ganz ruhig die Maske von seinem Gesicht. Ich wich nicht zurück. Ich starb nicht, sondern sah ihn ganz ruhig an. Dann küsste ich ihn von mir aus auf das, was seine Lippen zu sein schienen. Armer, unglücklicher Erik. Ich sah, wie sich seine Augenhöhlen mit Tränen füllten. Genauso wie es meine taten. Wir weinten. Wir weinten zusammen. Komm, Erik. Lass uns noch einmal zusammen in den Himmel gehen. Unser letztes gemeinsames Lied, Christine. Unser Hochzeitslied. Und meine Totenmesse zugleich. Ich werde sterben. Weil ich dich so sehr liebe, dass ich dich freigeben und deinem Glück überlassen muss. So sehr. Noch in derselben Nacht brachte mich Christine mehr tot als lebendig zu sich nach Hause. Am nächsten Morgen saß sie an meinem Bett und hielt meine Hand. Was ist mit uns? Wo bin ich? Wir sind gerettet, Raoul. Es ist alles gut. Und Erik? Wir müssen versuchen, ihn zu vergessen. Was ist mit ihm? Erik ist tot. Wir werden ihn nie wiedersehen. Unserem Glück schien nichts mehr entgegenzustehen. Wir heirateten. Christine wollte an ihre Erfolge auf der Bühne wieder anknüpfen. Aber auch wenn wir seit jenem Abend nichts mehr von Erik sahen und hörten, blieb er doch auf verhängnisvolle Weise in unserer Mitte. Gestern Abend nochmal die Rolle der Margarete gesungen. Zur Enttäuschung aller. Was ist passiert? Es ist, als hätte Erik meine Stimme mit ins Grab genommen. Ich werde nicht mehr singen. Auf Christines Wunsch gingen wir fort von Paris und lebten in absoluter Zurückgezogenheit auf dem Lande. Ich war überglücklich, aber Christine war von einer Traurigkeit umgeben, die sie selten verließ und der ich nichts entgegensetzen konnte. Viele Jahre hindurch fürchtete ich, was ich schließlich doch nicht verhindern konnte. Viel zu früh, noch nicht einmal 30-jährig, setzte Christine ihrem Leben freiwillig ein Ende. Raoul. Geliebter, verzeih, dass ich dich verlassen muss. Verzeih, dass ich dir nie die Frau sein konnte, die ich gerne für dich gewesen wäre und die du verdient hättest. Aber stell dir vor, Erik ist wirklich ein Engel der Musik geworden. Er hat nie aufgehört, nach mir zu rufen. Nun werde ich ihm folgen. Paris, den 31. Januar 1911. Bei Reparaturarbeiten im Unterbau der Oper fanden sich in den Ruinen einer unterirdischen, bisher unentdeckten Wohnung die sterblichen Überreste eines Mannes. Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Leiche um jenes Wesen handelt, das vor etwa 30 Jahren durch eine Reihe von spektakulären Anschlägen auf sich aufmerksam gemacht hat und das als das Phantom der Oper in die Annalen der Geschichte einging. Das Phantom der Oper nach Gaston Leroux. Kunstkopfhörspiel in zwei Teilen von Regine Ahrim.